Der nächste Schuss geht nicht mehr in die Luft. Eins als erstes, meine Freunde. Ihr schuldet meinem Vater eine neue Tür. Zugegeben, wir sind nicht das geselligste Haus, aber wenn jemand bei uns klingelt, wird immer noch geöffnet. Na gut, da seid ihr. Was jetzt? Es wäre Übertreibung, wenn ich behaupten wollte, ich freue mich, euch zu sehen. Andererseits, es gibt in der Tat einiges zu sagen. Die lassen ihn immerhin reden. Das fragt sich nur, wie lange. Ich will euch mal eine Geschichte erzählen. Sie ist hier in dieser Stadt passiert. Zur Zeit der Depression, als das Wort Wohlstandsgesellschaft noch ungeboren war. Es war einmal ein Mann, der in der Seilfabrik arbeitete. Und als die Seilfabrik anfing, Leute zu entlassen, flog der Mann raus. Kurz und gut, da stand er arbeitslos auf der Straße und wusste nicht weiter. Naja, und dann schrieb er in seiner Einfalt und Not einen Brief an die Behörde und bewarb sich als Henker. Er sei immer ein guter Strickdreher gewesen, erklärte er. Jawohl, so war's. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Danach nämlich hat keiner im Ort mehr ein Wort mit dem Mann gesprochen. Er wurde behandelt wie ein Aussätziger, geächtet.